Kabel kommen? Einfach die auseinanderstecken oder zu zweit, ja. Also die Arrays rausnehmen. Ja, ja, Humpelstiel sehen muss nicht unbedingt mit hier. Ich finde schon jemand, der das ja. Ja, 101. Kannst du mir schon mal das Kabel? Der Lukas, ne? Mann. Das wäre ein Knöchelsplitterbruch gewesen. Ja, ja. Wir lernen es nicht, ne? Wir müssen es wissen. Wir müssen ihn eigentlich schreien lassen. Am besten sich selbst überlassen. Ja, ja. Verbluten lassen. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung, ich hab den abgebaut. Ich hab das Schlagzeug so. Entweder hat einer von den Kindern rumgefummelt oder das Ding abgemacht. Ich guck gleich nochmal nach, aber ich wusste nicht. Wer hat die Hälfte getragen? Ist da irgendwas abgefallen? Yes.